Berlusconi war wegen Steuerbetrugs verurteilt worden. Hitradio Ohr. Einfach näher dran und besser unterwegs. Der Verkehrsservice. Präsentiert vom Badeparadies Schwarzwald in Titisee. Entspannung unter Palmen und spektakuläres Rutschvergnügen. Willkommen im Urlaub im Badeparadies Schwarzwald in Titisee. Staus und Behinderungen haben wir die A5. Basel Richtung Karlsruhe, zwischen Karlsruhe Süd und dem 3 Karlsruhe 3 Kilometer Stau. Und südliche Richtung A5 Karlsruhe Richtung Basel, in Höhe der Auffahrt von Rust, ein Pannentransporter. Und der muss jetzt erstmal abgeschleppt werden, deshalb auch dort stockender Verkehr. Geblitzt wird la in der Dinglinger Hauptstraße. Wir wünschen gute Fahrt. Das die Möglichkeit. Na geil. Wahnsinn auf Sendung. Garantiert nicht ohne Nebenwirkungen. Haben wir eine Alternative? Achtung, Herrscher! Oh, das wird ja immer schöner. Gleich geht die Welt unter und wir sind live dabei. Eine Laterne mit mir. Da oben leisten die Sterne. To me on your Maximum Music FM. Maximum Music FM. Run to me on your Maximum Music FM. It's the Tuesday night, top 10 at 10 on the radio. Happening here on your Maximum Music radio station, FM. All systems go. Send 9876543211. Come on, steady. Well, you are. Got a feeling that tonight's gonna be My sign is vital. My hands are cold.

Ja, 19.32 Uhr am Freitagabend. Hallo, Nachtschwärmer. Born to Rage. How? Oh, ich sehe meinen Freund Erl da drüben. Was machst du da am Fenster? Möpse, ich sehe Möpse. Ach komm her. Du sollst nicht spannen. Komm her, mach Werbung für mich. Meine Herrn Erl. Hey, Nachtschwärmer. Schalt das Radio ein. Da kommt wieder die komische Sendung von Charlie 2000. Dankeschön, Erl. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ja. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Ja. Shake your pants, take a chance. Come on and dance. Guys, grab a girl, don't wait, make a swirl. It's your world and I'm just a squirrel. Trying to get a nut to move your butt to the dance floor. So yo, what's up? Hands in the air. Come on, say yeah. Everybody over here, everybody over there. The crowd is live and I will do this too. Party people in the house, move. Drin, ha? Snap, John Chat, CNC Factory. Ja. Motto, je oller, desto doller. Ja, ist denn das die Möglichkeit? Herzlich willkommen in der billigsten Show der Welt. Wahnsinn auf Sendung. Garantiert nicht ohne Nebenwirkungen. Haben wir eine Alternative? Achtung, Herrscher! Oh, das wird ja immer schöner. Gleich geht die Welt unter und wir sind live dabei. I can live a lie, running for my life. Ja, Miley Cyrus, spezial, ganz hart hier, eh? So, wer sich noch zugeschaltet haben, herzlich willkommen. Hey, was geht denn hier? Einfach näher dran. Nein, Sir. Hit Radio Ohr. Sir, ja, Sir. Yes, Sir. Hit Radio Ohr. Einfach näher dran. Nur für Leute mit Geschmack. The west side, so I reach for my 40 and I turn it up. Designated driver, take the keys to my truck. Hit the shawl cause I'm faded. Honey's in the streets, say money, oh we made it. It feels so good in my hood tonight. The summertime skirts and the guys ain't canine. All the gangbangers forgot about the drive-by. You gotta get your groove on before you go get paid. So tip up your cup and throw your hands up and let me hear the party say I'm kinda buzzed and it's all because this is how we do it. South Central does it like nobody does. But now I'm a big G. The girls see I got the money, $100 bills, y'all. If you were from where I'm from, then you would know that I gotta get mine in a big black truck. You can get yours in a 6-4. Whatever it is, the party's underway. So tip up your cup and throw your hands up. And let me hear the party say, I'm kinda buzzed, it's all because this is how we do it. South Central does it like nobody does. Was 6'8", he stood, and people thought the music that he made was good. Then lived the DJ, and Paul was his name. He came up to money, this is what he said. You and OG are gonna make some cash, sell a million records, and we're making the dash. This is how we do it. Mumble John. Aber wir gehen jetzt gleich nachher in die Werbung. Und Und innerhalb der nächsten Stunde werden wir was aufklären. Wenn nämlich Al Bundy sagt... Charlie, noch nie in meinem Leben hat mich jemand so beleidigt. Da bin ich immer gespannt, ha? Gleich schlauer nach dieser winzigen dramaturgischen Unterbrechung. Und hier kommt der Werbeblock. Na gut. Papa, ja? Warum kriegen wir Geld, wenn wir ein Auto kaufen? Na, weil wir bei Peugeot sind. Wenn das kein Grund zur Freude ist. Den Peugeot 208 gibt es jetzt schon für 99 Euro im Monat und mit 2000 Euro Eintauschprämie für Ihren Gebrauchten bei allen teilnehmenden Peugeot-Händlern. Die Hitradio-Ohr-Party-Nacht kommt nach Zell am Hammersbach. Eine Nacht, 11 Locations, Party überall. Samstag, 10. Mai 2014. Los geht's um 19 Uhr. Großes Open-Air-Konzert auf dem Kanzleiplatz mit der Zeller Kultband Die Seppen. Jede Menge neue Künstler. Ab 21 Uhr in den Lokalen. Infos und Gewinnspiel auf www.hitradio-ohr-partynacht.de. Tickets gibt's in allen teilnehmenden Locations und auf reservix.de. Immer noch nicht genug gefeiert? Weiter geht's am 17. Mai beim Aachener Nightlife. Maximum Clubbing. Die Radio-Club-Show live aus dem Codex Club in Aachen. Wir bringen das Clubleben direkt in dein Wohnzimmer. Maximum Clubbing. Immer freitags. Ab 23 bis 3 Uhr live aus dem Codex Club Aachen. Hier auf Hitradio Ohr. Präsentiert von TriAG Automobile, deinem Renault-Partner der Region. Auch in Birkenfeld, Kippenheim, Baden-Baden und in Bühl. Bei Expert Öhler gibt's Waschmaschinen, Fernseher, Drucker, Digitalkameras, Handys, Tablets, Spiele, Konsolen, Kaffeemaschinen. Bei der Auswahl ist ja gleich mein Akku leer. Expertenangebote, Top-Beratung und Top-Service. Bei Expert Öhler im City Center in Kehl und in Offenburg-Bühl. Expert Öhler macht glücklich. Deutschlands größter Marktplatz, fantastische Wanderwege, ein großes kulturelles Angebot und einfach das Mecker für Mountainbike- und E-Bike-Fahrer. Freudenstadt. Einfach das bessere Klima und für jeden eine Reise wert. www.freudenstadt.de. Also keine Anzahlung, keine Zinsen und ich kann ihn gleich so mitnehmen? Das können Sie mir doch nicht erzählen. Wo ist der Haken? Hier im Kofferraum. Übrigens ideal für Ihre Taschen. Gefällt mir. Jetzt bei den Skoda Gefällt mir Wochen. Viele beliebte Fabia-Ausstattungsextras. Alle im Sondermodell Fabia Best of vereint. Mit attraktivem Preisvorteil. Zinsfrei und ohne Anzahlung finanzieren. Ein Angebot der Skoda Bank. Eine Zweigniederlassung der Volkswagen Bank GmbH. Mehr Infos bei Autohaus Graf Hardenberg. Ihrem Skoda-Partner in Offenburg. Skoda. Simply clever. Kommst du mit auf die Party? Du, ich geh zur BIM nach Offenburg. Offenbach? Nee, Offenburg. Noch nichts davon gehört? Berufsinfomesse Nummer 1 in Süddeutschland. Mit über 350 Ausstellern. Und über 1000 Angeboten zur Ausbildung, Weiterbildung, Praktikum und Studium. Aber die Party? Du, ich mach was aus meinem Leben. Komm mit, Eintritt ist frei. Also, BIM? 16. und 17. Mai, Messe Offenburg. Besondere feierliche Ereignisse sollten einen besonderen Rahmen haben. Das Hotelrestaurant Rebstock in Durbach bietet Ihnen einen solchen Rahmen. Feiern Sie Ihre kleinen und großen Feste des Lebens im idyllisch gelegenen Hotelrestaurant Rebstock in Durbach. www.rebstockdurbach.de. Heute Abend Codex Club in Aachen. Connection complete. Ja, heute ist wieder Freitag und Freitag ist nämlich Codex-Tag. Heute heißt's Animals Party. Wer bis 23.30 Uhr eincheckt, hat massig Vorteile. Nämlich, wer ein Animals Outfit Ganzkörper Outfit hat, bekommt 40 Euro Freiverzehr. Da werden es nicht so viele sein, aber es waren beim letzten Mal tatsächlich ein paar da. Mit Maske gibt es 5 Euro Bonusverzehr. Außerdem gibt es die Blue Cup Aktion. Die ganze Nacht blauer Becher zahlt die Hälfte auf Longdrinks. Das ist heute, am Freitag im Codex Aachen. Morgen Samstag Entweder-Oder-Party. Entweder er zahlt 6 Euro Eintritt, feiert normal. Oder er zahlt 15 Euro Eintritt und bekommt 30 Euro Freiverzehr. Codex Club in Aachen. Codex Club in Aachen. Connection complete. Entscheidet euch. Genau. Und eine kleine Vorschau. Nächsten Freitag Single Party. Die berühmte Codex Single Party mit allem Drum und Dran. Und morgen in einer Woche, 17. Mai, Durstlöscher. Da brauchen wir nichts dazu zu sagen. Alles klar. Alles in Aachen im Codex. Mehr Infos unter codex-club.de. Wow! Ist nicht wahr? Das ist ein Ding! Radio an! Ich glaub, ich bin! Vertraute Stimme! Geiler Flair! Charlie 2000 ist on air! Gib uns dein Killerprogramm wie bisher! Wir wollen Dancefloor und Pop, Rock und mehr! Denn deine Show ist so genial abnormal! So ist nur Charlie 2000! Hey, Nachtschwärmer! Die explosive Minute! Da kommst du nicht rein. Aufs Maul, aufs Maul, aufs Maul. Spanne meinen Bizeps, lösche jedes Tabu. Mach dir um dein Auge ein lila Liebes-Tattoo. Aufs Maul, aufs Maul, aufs Maul. Ich feier bis der Tag anbricht. Alle gehen zur Arbeit, ich nicht. Diese Nacht hat mich gezeigt. Ich hab zu viel Zeit. Arbeitslos durch den Tag, ich bekomm mein Geld vom Staat. Arbeitslos bleib daheim, Biete zahlt sich von allein. Arbeitslos durch den Tag, andere schuften, ich krieg Hand. Arbeitslos steh ich hier, trink ein Dose Bier mit mir. Tausend Stadtanzeigen, alles was ich will ist mein Hartz IV. Wir haben nicht gelernt, scheiß doch auf die Schule. Bett gibt's auf die Hand beim Arbeitsamt. Plötzlich läuft am Bahnhof meine Traumfrau vorbei. Die kenn ich aus dem Fernseher von RTL 2. Zahlt sich von allein. Yeah! Ab will nicht mehr zahlen, ich muss mich bewerben. Ertränke all die Sorgen in Dosenbier. Hab kein Bock zu schuften, ich will lieber harzen. Erst wach um 14 Uhr, so taugt es mir. Ja, wir hoffen natürlich, euch hat unsere Parodie gefallen. Hier mit den Bullshits zusammen. Hi. Könnt ihr auch abchecken, Styler-Look hier unten links. Hi. Okay, Helene Fischer später. Wir haben später noch zwei Versionen, zwei andere. No one will stop. It's his squad DJ's own. Go in. pimps and hoes. Many intelligent black men seem to look uncivilized when on the screen. Like I guess I fit to play some jigaboo on the plantation. What else can a nigga do? And black women in this profession, after playing a lawyer, out of the question. But what they play as your mama is the perfect term. Even if now she got a perm. So let's make our own moves like Spike Lee. Cause the rules being offered don't strike me. There's nothing that the black man can use to earn. Burn Hollywood, burn. Ja, Radio Gaga Spezial. Und alle, die sich noch zugeschaltet haben, herzlich willkommen am Freitag. Oh, jetzt sind wir, glaube ich, komplett hier. Jetzt ist die Peggy da. Peggy Bundy. Peg, du erinnerst dich an Charlie. Du hast ihn bei unserer Hochzeit kennengelernt. Oh, ja, ja. Echt, Charlie? Irgendwie bist du noch derselbe komische Arbeitslose, der du warst, als diese Schuhe und das Hemd in Mode waren. Danke, Peggy. Echt, Charlie? Ja, ja, irgendwie danke. Bist du noch derselbe... Heiß auf den Freitagabend. Freitag. Oh, das Wochenende. Nichts für schwache Nerven. Time to be crazy. Freestyle! Ja, damit grüße ich alle Freestyle-Freunde. Dann grüße ich noch den Knolli, den Herrn Kiefer. Dankeschön für das Mail. studio@hitradio-ohr.de. Das ist die Mailadresse fürs Studio. Das lese ich am ehesten, wenn ihr Wunsch habt. 20:01 am Freitag. Für halbe Sachen. Geballte Ladung Power. Willkommen in der dritten Dimension. Beamen Sie sich mitten rein. Wirbelwind, dance-aktive Substanzen. Konzentrierte Hitkraft von Charlie. 2000. Und dann der Overkill. Hallo, Onki. Geht ab, Alter. Binner. Do the mix. Wir gehen zusammen den Bach runter. Komm, wir gehen.

and that's the deal, my dear. Ja, zwischendurch mal reingucken in die Mädels hier. Toni Schlack aus Villingen-Schwenningen hat gemeldet. Dankeschön, er gratuliert mir. Und dann noch Petra und Markus aus Schwanau, genau. Ich grüße zurück an euch. Und der Kieferknolle. Grüß mal alle, die vom alten Team Schlinz, Bobbel, Stift, Gagli, Kleini, Schowald, Marco, Dirk, Harald und die vielen anderen, die dabei waren. Und natürlich dich, ganz klar. Und alle, die sich noch zugeschaltet haben, willkommen, Al. Al, es ist doch schon wieder da drüben am Fenster. Was ist denn da los? Was gibt's da? Warte, ich komm gleich rüber. Ich glaube, ich sehe hier Titten. Ja, tatsächlich, hier sind Titten. Na, dann kann ich's abhaken. Ich wollte, dass du Werbung für mich machst. Charlie 2000. Deutschlands Stolz im Zweiten Weltkrieg. Oh, das war mein lieber Sir. Okay. This is a sound of Radio Dröhnung. Was ist denn hier los? EJ! EJ! EJ! Jim Jump! EJ! EJ! EJ! EJ! EJ! Jim Jump! Hello, everybody, it's time for that doom. Real bad, if you know you're with somebody that you won't take to the hotel room tonight. Hey! Thug! Sind drei Jahrzehnte drin, ach schon. Pitbull, Nightcrawlers 90er und Sugar Hill Gang 80er. Super, so jetzt wollen wir nebenbei mal schauen, was so abgeht in Ortenau noch nebenbei. Heute Freitag im Bergwerk und zwar in Schacht 1 Salsa Party und in anderen Bereichen Longdrink Weekend. Verschiedene Longdrinks zum Hammerstollenpreis. Heute im Bergwerk. Dann, was haben wir hier? Musikclub Milieu, heute Freitag, gedoppte Time. 10er Tablett zum Toppreis. Einlass 22 Uhr, Eintritt frei. Im Shooters in La, Party People Just Celebrate Your Weekend. Und im Luft heute Black Attack. Hip-Hop, R&B und Trap mit DJ Russell Fresh. Und im Merlin Sonderaktion, 10 kostet 10 Euro und freitags Ladies Eintritt 3 bis 23 Uhr. Und im New Life in Riegel Millennium Night heute 80er, 90er, Ü30 Party. Oh ja, apropos New Life in Riegel. Da ist der liebe Charlie demnächst auch, und zwar am Pfingstsonntag. 8. Juni. Da kommen jetzt die Old Granden. Die treten da auf. Zum Beispiel am 16. Mai Kleofer, unser Walter. Der ist am 16.05. im New Life und ich, wie gesagt, am Pfingstsonntag. 8. Juni. Eine Revival-Party mit Charlie 2000. Noch eine kleine Vorschau, 17. Mai, Tiffany Wolfach Techno-Party. 31. Mai, Reit- und Fahrverein Legelshorst Party Zone. Okay, das war's. Freitag. Gibt's die volle Dröhnung. Der Freitagabend. Auf dem Sender mit den drei Buchstaben. Natürlich. Achtung, sofort alles in Deckung. Und ab geht die wilde Sau. Du brauchst einen neuen Spruch. Was soll ich denn, Party? Hey, Partyfreunde, jetzt kannst du richtig losgehen! Die Nacht ist jung und ich will was erleben. Roll auf die Piste, denn ich muss mich bewegen. Ich sehne Top-Braut und sie mich auf. Sie winkt mich zu sich rüber, verdammt, ich tick aus. Hey, die Gedanken spielen verrückt, als ich hier näher komm. Bitte, bitte kannst du mir verraten, wo du herkommst. Doch sie lächelt mich nur an, denn sie will nur spielen. Sie hat den Monster-Body mit dem Monster-Blick und ihr Monster-Boom-Boom, yeah. von einem anderen Stern sein. So ungeheuer Monster sexy, ich hab dich zum Fressen gern. So scharf die Rasierkling, willst du mich zum Explodieren bringen? Fahr deine Krallen aus, kratz mir den Rücken auf, zeig mir doch mal deine Piercings. Ich füll ihr Shampoos Glas nochmal nach. Sie guckt mich an und lacht und sagt, ich sei der geilste Junge dieser Welt. Doch das wird nichts ändern, denn sie steht auf Männer. Hä? Sie hat den Monster Body mit dem Monster Blick und ihr Monster Boom Boom gibt mir den Kick. Sie ist ein Monster, Monster. Sie macht mir Angst, doch ich weiß, was ich will. Schon fast Game Over. Auf einmal seh ich dieses Vollweinmonster. Sie fragt, gehen wir zu mir? Ich sag, bleib erstmal hier. Ich lass sie ein, wir trinken Seto, Wodka, Wein und Bier. Auf einmal passiert was Unglaubliches. Ich trau meinen eigenen Augen nicht. Die Braut teilt sich auf, alles verschwimmt. Sie setzt sich drauf auf mich. Ich denk, wow, sie hat noch ein Gesicht. Hammer geil, ich hab doppeltes Glück. Wen soll ich zuerst küssen, dich oder dich? Oh Mann, bin ich Monster, dich. Sie hat den Monster-Body mit dem Monster-Blick. Und ihr Monster-Boom-Boom gibt mir den Kick. Sie ist ein Monster, Monster. Sie macht mir Angst, doch ich weiß, was ich will. Heißt du Candela? Da ich Kind und sag Noel. In dieser Sendung laufen 98% veränderte Songs. Ihr habt schon gemerkt? Gut. Oh, das war der Knaller. Alle mal herhören. Serving up the hottest beats. Jetzt wird's heiß, amigo. Power, Fun, Action. Da blitzt es in den Boxen. Ah, das ist auch wieder so ein Beispiel. Lindsay Buckingham. Michael Jackson von Fleetwood Mac. Dance, I'll blow you out. Hey, was ist heute los? Da kommen jede Menge Mails rein. Hey, Charlie, hier ist der Markus Juley. Aus? Steht nicht dabei. Aus Karlsruhe, glaube ich, ja? Gut, ich würde meine Frau Janine grüßen. Meine beiden Kinder, Kim und Nina. Wäre super, wenn du das machen könntest. Na, aber natürlich, mein Sohn, der Mann sitzt gerade vorm Radio. Studio@hitradio-ohr.de oder auf der Hitradio-Ohr-Seite ins Kontaktformular. Das geht auch, kommt alles zu mir. Fleetwood Mac, Michael Jackson, Lindsay Buckingham. Hier ist der Freitag. Willkommen bei Gut drin, gut dran, gut auf. Schrei vor Glück. I'm gonna be a real rock and roller. People ask the question, what's a rock and roller? And I tell them, it's not about drums, drugs, and hospital trips. Oh no, there's more there than that, my friend. We need like a bit of a good life. Some the money, some the drugs, others the sex game. Das macht so an, ha? It's a real rock and roll. What's the fucking law? Die doofe Witze-Ecke. Gut, ein habe ich. Eine etwas sehr dicke Frau geht zur ersten Untersuchung zum Frauenarzt. Dieser erklärt ihr den Stuhl und wie sie sich drauf zu setzen hat. Die Frau steigt mühsam auf den Stuhl und spreizt schön die Beine. Der Arzt dreht sich zu ihr um und schaut sie eine Weile an. So, liebe Frau, und nun furzen Sie mal. Gehört das zur Behandlung? Fragt sie. Nein, sagt er. Das gehört zur Orientierung. Das ist wieder zu hart, ja? Das ist der Freitag nach Schwimmer. So ist es. Schön, so schön. Nee, was ist das schön? People ask a question. I'm gonna ask you. You'll never tame her. Yeah.

Ja, mit dem Titel grüße ich alle Freestyle-Freunde im weiten Radioland. Das ist Fancy, eigentlich ein Fox-Titel, aber der ist verändert worden. Das ist jetzt ein Freestyle. Ja, was denn? Von unserem Freund Mike. Radio Weiß. 21:06 am Freitagabend. Hell, was gibt's? Hallo, Schuhverkäufer. Ist ja langweiliger als in einem Schuhladen. Ja, in deinem vielleicht, ja? Ich hatte ja dich gebeten, ein bisschen Werbung für mich zu machen, aber ich glaube, es ist wieder Streit vorprogrammiert, oder? Wie sieht's aus, Erla? Ey, du Fuzzi! Was? Das Radio ist die letzte Scheiße. Doch, jetzt fliegst du raus, Kerl. Ey, du Fuzzi! Ja! Finger weg von meinem CD-Player. Ach, wer will denn allen Dinger schon? Attacke! Was hat der gesagt? Alles Kacke oder sowas. Till the sun fell down. You kept it going. Number one, my folks said freeze, and I got numb. Can I tell them never really never had a than before. Build ever care for the brothers and sisters. Like cause the country has us up for the war. We got to get them straight. Come on. Now, they're gonna have to wait till we get it right. Radio stations are questioning black as they call us. I'm black, but we'll see you from greatest. No problem, the record's revolving. Evil's the mixer, I'm the rap trickster. Paparazzi's on the bug rush for pictures. Ice, cooling, you're colder than ever. Punk execution, and E-pull of lever. Rotate the wax, then cut and axe the tracks. Push up the levels till the red light's max. Don't try to size up, you better wise up too. Aus den 80ern über Hammer. Pop Music. In der Gruppe M. No beatless needed. For this drug deal, I'm the big wheel. The dope I'm selling, you don't smoke, you feel. Out on the dance floor, on my world tour, I'm selling dope. Normal ist das instrumental. The kingpin when the wax spins. Oh, die Zeit vergeht, 21.12 Uhr, Nachtschwärmer. Vorher hatte ich ja schon ein Cover gebracht von Helene Fischer mit Arbeitslos, ist der Arbeitstitel. Ja, jetzt habe ich noch was. Ich finde das so geil. Ist das nicht geil? Sag, das ist geil. Das ist sowas von geil. Geil. Leider geil. So, jetzt bayerisch. Player Helene. Komm, wir ziehen durch die Straßen und den Clubs in der Stadt. Da oben ist für uns da, jetzt wir für uns gemacht. Yes, ja. Yes, ja. Heute werden wir uns besuchen, brechen jedes Tabu. Weiber becken sie aus Liebe zu mir an, so da tut sie. Yes, ja. Yes, ja. Und was da oben heut noch bringt, wird wie das Fest und gestern, was niemand vergisst. Und eins ist klar, wir brauchen schon viel an, sonst wird's nix. Nur mit Alkohol kommt man durch die Nacht, weil ohne Alkohol war's fad. Einfach so trinkt man alles lang, einfach so was da heute klar. Nur mit Alkohol kommt man durch die Nacht, weil ohne Alkohol war's. Sachen gibt's, ja? Ja. Helene Fischer Coverversion. Wir gehen in die Werbung. Jetzt kommt die Werbung. Ihr braucht

Jetzt schauen wir mal kurz in den Mails rein. Die Claudia. Sie wünschen mir alles Gute, liebe Grüße aus Dormersheim. Ja, Claudia Blondie aus Muckensturm. Dankeschön. Der Markus Regenberg, hat auch gemailt. Dem hat der Mix mit Schilling, Peter Schilling und Kau so gefallen. Bitte schreibt doch immer hin, woher ihr mailt. Ich will das wissen. Ja, schönen Dank für die Grüße. Zufällig ist heute halt der Tag, der Day to Day. Ich muss ja, wenn ich morgen, wenn ich Zeit habe, erstmal, ich glaube, es sind 400 oder 500 Grüße bei Facebook. Die muss ich alle mal noch abklicken und gefällt mir dranklicken als Dankeschön für die vielen Geburtstagsgrüße. Dann wird auch der Star Wars Club Ortenau gegrüßt. Hallo. Hallo. They were no wonder. They java no father. Die Macht ist stark in mir und ihr werdet Zeuge sein. Doch. Beeilen wir uns müssen. Get ready. Remixed. For Maximo Productions, it's what the people want to hear. No. Remixed Records. You're listening to the real. Hey, ist ja echt waffenscheinpflichtig. Hey, hi! Signal verloren. Oh, shit! Jetzt wird der Handbetrieb außer Kraft gesetzt. Hey, DJ! Turn it up! Believe it, this night will never go. Oh, oh, oh, oh. self-control. Self-control. Okay. This is a sound of all. Party! Wanna hear it right now? Radio. Move your body to be alone. Shake your body to sing a song. DJ's on the microphone. This is the beat, come on, come on. Hey! Shake it up. Hey! Shake it up. Hey! Shake it up. Hey! Shake it up. Und Konsorten. 21.36 Uhr, die Mails kommen ohne Ende rein. Markus aus Schwanau. Ja, er sitzt im Whirlpool mit Freunden. Ja, wie finde ich das? Grüße Markus, Klaus und Heike. Ein flotten Dreier, wie? Oh ja, oh, da fällt mir was ein. Alles, was südlich von La wohnt, bis, sagen wir mal, Immendingen oder ein bisschen weiter, sind eingeladen. Am Pfingstsonntag, 8.06. ist der liebe Charlie zu einer Revival-Party im New Life in Riegel. Ja, merkt euch bitte vor. Pfingstsonntag, ja. New Life. In Riegel. Hey, hey, hey! The only important thing these days is rhythm and melody. One thing I ask you, let me be the one you bet that ass to. Die doofe Witze-Ecke. Had a big machine bad to you. So, hit me up when you pass through. I give you something bigger than to tell your ass to. Swag on me when you drag. So, ein Paar beschließt wegen der Kinder ein anderes Wort für Sex zu benutzen. Nämlich Schreibmaschine. Also sitzen sie am Mittagstisch. Der Mann sagt, du, darf ich Schreibmaschine schreiben zu ihr? Sie, leider nein. Ich habe gerade das rote Farbband drin. Zwei Tage später sie zu ihm, du Schatz, heute kannst du Schreibmaschine schreiben. Er, oh, danke, ich habe mir selbst getippt. Ja, so. Hat sich selbst getippt. Das ist der Freitag bei Hitradio. Ja, Das ist so schön. Stopp! Spaß ist nicht erlaubt. Oh. Stop the music! Oh. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, Kacke. Jetzt hilft nur noch eins. Partyalarm! Verdammte Hits seit 25 Jahren im Biss. Da ist bereits seit den 80er Jahren keine Live-Shows, Live-Spektakel. Und wenn heute unser Name fällt, denkt kein Mensch mehr an Marvel-Helden. Frag mich, was die Fantas für euch tun können. Frag mich, was wir für die Fantas tun können. Nein, nicht nur dastehen und zuhören. Was ist mit Abgehen und Zudröhnen? Frag mich, dass es irgendwann mal aufhört. Frag mich, dass wir irgendwann mal aufhören. Mach mit, wenn am Ende das Haus brennt. Mach mit, wir können morgen früh ausfällen. Seid fantastisch. Sind wir mit euch unten? Täglich 25 Stunden. Seid los, wie die Fantas immer aussehen. Seid los, wie die Fantas wieder drauf sind. Seid froh, auf keinen Fall hier aufgeben. Live-Shows, zwanghaftes Auftreten. Seid froh, wenn wir wieder aus dem Haus sind. Mein Gott, es gibt Schlimmeres da draußen. Scheint so, als wäre es jetzt schon amtlich. Ein Tod auf die nächsten 25. Fantastisch, wieder ganz frisch. Aufreißen gut. Let me hear you say, woo, hey, hey.

unter codex-club.de. Wow! Wow! Wow! Atmosphäre und Leben pur jede Woche bei 2000. Bomben-Sound hier. Auf den fahr ich voll ab. Ach, mach doch die Klappe zu. Heute Abend. Party! Absolut durchgeknallt. Nichts für Weicheier. The Dark Side. The Dark Side. The Dark Side. The Dark Side. The Dark Side. Reach out, touch space. Dark side. my right mix to get on the level. Time to be special. I've been loving the rush of the blood in my vessels. I feel like a rebel. I got silver and gold, I don't need me a medal. Ride for the night and I don't wanna settle. Driving the bus in my foot on the pedal. The dark side. Darkside, Radio Special. Geht's Schlag auf Schlag. Pass auf. Hi, bin ich noch bei der Notrufzentrale? Ich muss ganz dringend etwas melden, wissen Sie? Ein Nummer 1 Hit. Mich nimmer mehr zügeln. Ich bin ganz hin und weg. Ich werde feucht, wenn ich nur daran denke. Oh, abgefuckte Tonleiter. Hey, hey, hey. Letzte Woche ist mein Leben wie Akte. Ich weiß nicht, ob ich aufstehen soll. Ich hab keinen Plan, was ich mache. Irgendwie ist alles scheiße. Ich war noch nie so weit am Boden. Denn ich weiß, mein ganzes Geld ist weg und meine Frau hat nicht betrogen. Whatever. Und ganz egal, was jetzt noch kommt. Nimm mich, wie ich bin. Nimm mich, wie ich bin. Ganz egal, was ich am Lüge. Und ganz egal. durch die Nacht, bis die Sonne wieder scheint. Ganz egal, ich hab nie erwacht. Und ganz egal, was jetzt noch kommt. Noch kommt. Vielleicht sehen wir irgendwann wieder Panic at the Disco Song. Einfach ist, auch wenn du grad zu Hause sitzt und alleine bist. Du hast mir auch verziehen, ich lebe dieses Jet-Set-Life. Ich trinke viel zu viel, überall steht Sex bereit. Und in letzter Zeit will jeder hier mein Freund sein. Denn ich bin jung, sexy, fokussiert, erfolgreich. Das ist alles, was ich wollte, ein Star werden. Schmeiß das iPhone an die Wand, Glasscherben. Ich hab mich oft entschuldigt und es ernst gemeint. Es ist ein Liebesbrief, wenn ich dir diesen Vers schreibe. Ich leg mich ab von dem Problem. Ah, da kommen mir ist rein ohne Ende Nachtschwärmer. Der Andi Schwamberger. Aus Ettlingen, Spessart. Grüß mich auch, Dankeschön. Doch bis dahin. Und der Carsten Schneider aus Hesse. Oi, aus Hesse. Den grüße ich zurück. Dankeschön auch den Harald Braun, genannt Harry Hirsch. Er grüßt das ehemalige Team Bobbel, Knolle, Kleini, Udo, Vinci, Marco, Metzger, Stiff, Dirk, Wolle. Und der Fischer, Madonna Spezialmix mit Twisted Sister. Dann müssen wir mal schauen, hä? Ja, das schauen wir mal. Kann mal endlich einer diese Scheißmusik ausstellen? Das ist ja furchtbar. Dann dreht's doch mal richtig auf. Willkommen in der Manege des Wahnsinns. Braucht man nicht eine Genehmigung für sowas? Macht uns zur Sau, wenn die Sendung vorbei ist.

Dankeschön, das war jetzt Spezial. Hallo Nachtschwärmer. Hallo Al Bundy, größter Damenschuhverkäufer. Hast du auch was zu vermelden? Deine positiven Seiten, ha? Al Bundy, Pokai, 4 Touchdowns in einem Spiel. Das war kurz und bündig, ja. Jetzt mach du Werbung für mich, bitte. Charlie 5000. Oh, das ist eine Katastrophe. Mach's selber. Hier ist Charlie 2000. Und ich bin der 4 Touchdown Highschool Football Star Al Bundy. Oh, ja. Oh, Al, vergiss es. Das ist der verrückte Freitag bei Hitradio. Immer freitags von 19 bis 23 Uhr. Ja. Besucht mich auch bei Facebook. Charlie 2000 in Buchstaben. Ein Wort. Verdammt nochmal, das ist cool. Jetzt kommt die Werbung! Ha,

fällt einem nichts mehr ein, Nachtschwärmer. Queen und Black Sabbath. Heute bin ich rockmäßig stark angehaucht, glaube ich. Ja. Die explosive Minute. so geil. Ja. Ja, die Jetsy. Und Nicki Minaj. Wir haben 22.27 Uhr, kurz vor halb elf. Freitag, Hitradio Ruhr. Let me be. I've been here times before, but I was too blind to see that you seduce every man. This time you won't seduce me. Just say that's okay. Hey, baby, do what you please. I have the stuff that you want. I am the thing that you need. She looked me deep in the eyes. She touching me so to start. She says there's no turning. So geil, ich gehe gar nicht gern rein nachts, aber ich muss mal ein bisschen Werbung machen. Und zwar gucken wir noch mal kurz, was in der Ortenau heute noch alles abgeht. Im Milieu Haslach gedoppte Time. 10er-Tablett zum Toppreis. Zweisatz über Einlass, Eintritt frei. Im Shooters in La Party People Just Celebrate Your Weekend. Und im U-Life in Riegel, Millennium Night, 80er, 90er, Ü30 Party. Im Merlin, Ladies Eintritt frei bis 23 Uhr. Und Sonderaktion kurze, 10 kurze, 10 Euro. Love Club. Bis 24 Uhr Eintritt frei. Black Attack. Heute. Und im Bergwerk Salsa Party in Schacht 1. Und in anderen Bereichen Longdrink Weekend. Verschiedene Longdrinks zum Hammerstollenpreis. Morgen Samstag im Drehschopf in Berghaupten. Country Party mit Southbound. Ja. Dann ist ja morgen die Hitradio Partynacht. Ja, das ist ja Pflichtnacht, Schwärmer, oder? Eine Nacht, elf Locations, überall Party. Los geht's um 19 Uhr mit dem großen Open-Air-Konzert mit die Seppen. Seppen, nicht Deppen. Ja, die Seppen. Auf dem Kanzleiplatz. All I wanna do is love your body. Morgen im Loft, You Own the Night, DJ Horny und so weiter. Und kleine Vorschau noch, 17.05. Tiffany Wolfach Techno-Party. 31.05. Reit- und Fahrverein Legelshorst, eine Partyzone entsteht da. Und wie erwähnt, ich bin am Pfingstsonntag, 8.06. im New Life in Riegel. Sagen wir Charlie 2000 Revival Party. Und vor mir ist am 16. Mai unser Walter, der Gleofa, auch im New Life. Hier ist Hitradio Ohr. Länge besser. Freitags. Friday's here, people. Friday night is Wasserkontrolle. Wasserkontrolle. It's Friday. BBC Radio Friday night. Dammi tu mano. Y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador. Absoluter Wahnsinn, ha? Zesh und Chris Brown. Let me see your hands up. Anything mad if you don't want to party. Das ist der Freitagabend. Hier ist ja der Bär los. Von kosmischem Ausmaß. Friday, Dance Party. Radio. Action Pack. Freitagsabend. Freihaus. Hör das raus, Nachtschimmer. Das ist auf Tina Turner aufgebaut, aus dem Song What's Do, What a Duel. Ja, ist genau der Beat. Ich glaube an Gott, denn er baute dich ausgerechnet. Ich bin im Garten Eden, du gebaut. Dieser Arsch, dieser Tag, dieses Leben. Deine Augen machen blinken. Oh, oh, wow. Ja, hey. Jetzt ist das einzige Fieber, das ich habe, das Disco-Fieber. Na klar. Wir schließen Bildungslücken. You

Nochmal schönen Dank. Besucht mich bei Facebook. Gebt ein Charlie 2000 in Buchstaben, ein Wort.